Solange der Insolvenzverwalter glaubt, Karstadt verkaufen oder sanieren zu können, gehen in den Kaufhäusern weiter Bügeleisen, Hosen und CDs über die Ladentheke. Karstadt ist also auch weiterhin an zufriedenen Kunden interessiert, Unternehmenssprecher Gerd Koslowski. Sämtliche Kundenbestellungen im Versandhandel werden weiter ausgeführt. Die bestehenden Kundengarantien haben weiter Gültigkeit und werden erfüllt. Auch das Rückgaberecht für Waren hat unverändert Bestand. Eventuelle Anzahlungen von Kunden bleiben selbstverständlich bestehen und werden bei der Schlusszahlung angerechnet. Das klingt vertrauenserweckend, wichtige Fragen sind jedoch nicht oder unvollständig beantwortet. Stichwort Gewährleistung und Garantien. Solange der Geschäftsbetrieb weiterläuft, ist alles wie gehabt. Auch wenn eine Filiale geschlossen wird, kann der Kunde sich mit seiner defekten Waschmaschine, wenn vorhanden, an eine andere Karstadt-Filiale wenden. Wird Karstadt verkauft, gehen die Gewährleistungspflichten an den Käufer, also an den neuen Besitzer der Warenhäuser, über. Problematischer wird es, wenn Karstadt den Geschäftsbetrieb einstellen sollte. Denn dann ist niemand mehr da, der für einen defekten Fernseher die gesetzlich garantierte Gewährleistung übernimmt, sagt Michael Sittig von Finanztest. Zwar könnten Kunden ruhig weiterhin bei Karstadt einkaufen. Allerdings sollte man schauen, insbesondere dann, wenn die Geräte aus dem höherpreisigen Segment kommen, dass das, was mir der Hersteller an Garantie bezüglich des Geräts gibt, mindestens das abdeckt, was mir auch die gesetzliche Gewährleistung gibt. Denn dann habe ich auch im Fall einer Auflösung von Karstadt gegenüber dem Hersteller Ansprüche auf Reparatur und dergleichen und gehe gar kein Risiko ein. Zweites Stichwort, Anzahlungen. Sie bleiben bestehen und werden angerechnet, hat der Unternehmenssprecher versichert. Finanztestredakteur Sittig ergänzt. Sofern ich eine Ware bestellt habe, etwa einen Kühlschrank, und ich habe schon eine Anzahlung geleistet, sollte man vielleicht zunächst einmal sagen, dass der Insolvenzantrag an sich mich nicht als Kunde dazu berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutreten und mein Geld, das ich angezahlt habe, zu verlangen. Kaufvertrag auflösen und Anzahlung zurück. Das geht erst, wenn etwa die neue Küche nicht zum vereinbarten Termin geliefert wurde und auch nach einer Mahnung mit neuer Frist nicht eintrifft. Wer also weiterhin bei Karstadt einkauft, sollte bei Bestellungen mit längerer Lieferzeit vorsichtig sein. Verbraucherjurist Sittig rät, am besten das Kaufhaus stets nur noch mit der Ware unterm Arm verlassen. Anzahlungen würde ich bei Karstadt jetzt persönlich eher nicht mehr machen, wegen dem Risiko, dass sie verschwinden. Ähnliches gilt für Geschenk- und Einkaufsgutscheine. Solange der Geschäftsbetrieb weiterläuft, kann ich auch die Gutscheine einlösen. Ob das aber ewig so sein wird, vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht ist es sicherer und besser, diese Gutscheine möglichst schnell einzulösen. Ruhig schlafen können Kunden der Karstadt-Quelle-Bank und der Karstadt-Quelle-Versicherung. Diese Marken tragen zwar noch seinen Namen, haben aber mit dem strauchelnden Unternehmen nichts mehr zu tun. Der Reiseveranstalter Thomas Cook gehört zwar noch zu Arcandor, ist aber nach Unternehmensangaben vom Insolvenzvertrag ausgenommen. Sollte Thomas Cook dennoch pleite gehen, sind Reisende durch Reisesicherungsscheine versichert, die Reiseveranstalter ihren Kunden ausstellen müssen.